Wir sehen einander hungrig in die Augen, in Wintermäntel eingehüllt und in Düfte aus Retorten, glauben noch großen Worten aus dem bösen alten Märchenbuch. Sterben schon, sind wir noch stolz auf den Staub vom letzten Atomversuch. Dennoch, es bleibt die Ahnung einer Größe. Das Schweigen in mir sagt so oft: Einmal streift ihr Flügel jeden. Schweigen kann deutlich reden. Und wer hören kann, erfährt von ihm alles, alles. Manchester League.